Vater war besonders. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du es auch bist. Das weißt nur du allein, wenn die Zeit reif ist. Sowas kommt aber nicht über Nacht. Du musst erst Prügel kassieren, einstecken, zu Boden gehen, wieder aufstehen. Und dann weißt du, ob du es in dir hast. Aber du musst dich reinhängen. Ich schwöre bei Gott, wenn du das nicht tust, bin ich raus. Voll drauf ist, ist das für einen Augenblick unendlich schön. Dann beginnt das Leben für einen Augenblick. Oder das Leben hört auf für einen Augenblick. Oder für immer. Get free,